Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 31. März 1788. Unsere Briefe mit der Nachricht von Hubers Abreise wirst du nunmehr erhalten haben. Er reist morgen nach Leipzig, wo er bis zu Ende der Woche bleibt. Ich habe also nur so viel Zeit, dir in Eile zu melden, dass bei Gregori 100 Taler von Riga für dich parat liegen, und es fragt sich, ob du sie an beid bezahlen und das Übrige prolongieren willst oder wozu du sie sonst bestimmt hast. Schreibe mir nur mit nächster Post hierüber, damit ich die nötige Abrede mit beid nehmen kann. Minna erwartet täglich ihre Niederkunft. Sie ist so wohl, dass man nicht die mindeste Ursache zu Besorgnissen hat. Beiliegende 2 Quittungen, die nur für eine gelten und wovon Gregori eine behält und eine nach Riga schickt, hast du zu unterschreiben und das Datum auszufüllen und mir zuzuschicken, worauf ich das Geld erheben kann. Nächstens mehr, wenn ich ruhiger bin, lebe wohl, alle Grüßen, Körner. Hartwigs Hochzeit ist gestern gewesen.